Ficker. Mein Nachbarn klau ein Huhn und schwängere die Hühner. Hühnerficker. Der Nachbar kommt öffnen sein Haus, da passiert es WTF. Wir wollen Bausig Hühner in einem Haus, die quellen schon durch die Wände, so viele sind es. Hühnerficker. Hühnerficker. Hühnerficker.